Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Also, das ist jetzt nicht eine der leichtesten Sendungen heute. Wird eher eine der schwierigen. Und zwar geht es um die Riesendiskrepanz zwischen gesundem Menschenverstand, also unseren Erfahrungen, Erfahrungen, die wir Menschen machen in unserer Welt, und diesen merkwürdigen Ergebnissen von naturwissenschaftlicher Forschung. Also ob es jetzt um das ganz Große geht, Leerräume im All, die Millionen Lichtjahre groß sind, oder Gebilde, die Millionen Lichtjahre groß sind, oder um das ganz Kleine geht, also die Quarks in den Kernen von Atomen, oder der Anfang des Universums, als alles so heiß gewesen ist, dass es noch nicht mal Materie gab, sondern nur Energie. All das sind ja nun keine Welten, die uns Menschen, also wir haben ja überhaupt keine Erfahrung. Denn wir sind ja die klassischen Meter, Kilogramm, schon mal eine Sekunde, ja, aber sonst haben wir keinen Schimmer. Jetzt ist es aber so, dass namentlich die Physik dafür verantwortlich ist, dass wir angefangen haben, Erkenntnisse über Welten zu gewinnen, die wirklich nie ein Mensch jemals gesehen hat. Sondern wir können praktisch nur über einen sehr indirekten Weg von Experimenten und Theorie und Experiment und Theorie, diesem Wechselspiel, können wir überhaupt feststellen, was die Welt wirklich im Innersten zusammenhält. Und dabei tauchen merkwürdige Situationen auf. Freunde, wir sind in der Quantenmechanik. Also das heißt, diese Sendung heute behandelt ein Paradoxon der Quantenmechanik. Und dieses Paradoxon ist die Katze aus dem Gedankenexperiment von Erwin Schrödinger. Und deswegen heißt die Sendung heute, ist Schrödingers Katze tot? Und ich will ja jetzt hier nun keine Tierquäler-Sendung machen, ne? Um Gottes Willen. Ne? Aber Erwin Schrödingers Katze, die hat nun mal eine gewisse Furore. Also, ist sie tot oder nicht? Um was geht's? Nun, um den Irrsinn in gewisser Weise, den völlig unverständlichen Gehalt der Quantenmechanik, also für übertragen auf unsere Welt darzustellen, hat sich Erwin Schrödinger folgende Situation ausgedacht. Und das ist wirklich, eigentlich könnte es von einem Tierquäler stammen, also nehmt es mir nicht übel, aber so war es nun mal. Wir haben einen Kasten. Dieser Kasten ist völlig geschlossen. Völlig geschlossen. Wir können nichts sehen, wir können nichts hören, nichts, gar nichts. In diesem Kasten sitzt eine Katze. Der Katze geht's gut, die ist munter und gesund. Und in diesem Kasten ist noch ein Gerät drin. Und in diesem Gerät oder in einem kleineren Teil dieses Kastens, also alles innerhalb dieses Kastens, ist ein kleinerer Kasten, in diesem Kasten sitzt ein Präparat. Nämlich ein radioaktiv zerfallendes Atom. Innerhalb der nächsten Stunde wird dieses Atom zerfallen. Wir wissen aber noch nicht wann, das ist schon mal ganz wichtig. Die Katze hat auch keine Ahnung, was da neben ihr steht, denn wenn dieses radioaktive Atom zerfallen wird, dann wird damit ein Geigerzähler elektrisch angeregt. Dieser Geigerzähler, dieser elektrische Impuls des Geigerzählers wird dazu führen, dass ein Hammer auf eine Fiole draufschlägt, und in dieser Fiole ist ein Gift. Das heißt, in dem Moment, wo das Atom zerfällt, wird das Gift austreten, die Katze wird es einatmen und sie wird sterben. So. Und wir haben von außen keine Ahnung, was nun wirklich los ist. Denn wir haben weder was gehört noch was gesehen. Wir haben überhaupt keinen Schimmer. Wir haben nichts, nichts. Warum nicht? Wir können nicht mal sagen, jetzt ist sie tot oder sowas. Weil quantenmechanische Systeme eben, und das ist das Atom, das da zerfällt, nur nach einer gewissen Wahrscheinlichkeit zerfällt. Quantenmechanik, meine Damen und Herren, das ist die Theorie von den Möglichkeiten. Die Möglichkeit ist jetzt also, die Katze ist möglicherweise noch lebendig, möglicherweise schon tot. Da die Quantenmechanik mathematisch eine Funktion beschreibt, wie sich diese Möglichkeiten, in dem Fall also die sogenannte Wellenfunktion, wie die sich verhält im Laufe der Zeit, gibt es im Prinzip und nur im Prinzip, im quantenmechanischen Prinzip die Möglichkeit, dass also die Katze halb lebendig und halb tot ist. Das ist natürlich Blödsinn. Auf unsere Erfahrungswelt übertragen gibt es entweder tot oder lebendig. Ja? Man sagt ja schon mal so, mein Gott, ich fühle mich halb tot oder was, wenn man fix und fertig ist. Aber es ist natürlich doof. Gibt's nicht. Die Katze ist entweder tot oder lebendig. Und wir wissen es erst in dem Moment, wo wir reingucken in den Kasten und feststellen, oh Gott sei Dank, das Atom ist noch nicht zerfallen. Die Katze lebt noch. Oder, oh, dumm gelaufen, das Atom ist bereits zerfallen. Aber diesen quantenmechanische Unsicherheit, und dafür hat Schrödinger dieses Gedankenexperiment entwickelt, um die kommt man nicht herum. Diese quantenmechanische Unsicherheit ist sozusagen die Essenz von allem was überhaupt über die Materie ausgesagt werden kann. Wenn ich Materie sehr genau untersuche, wenn ich also anfange, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr tief in die Materie hineinzuschauen, dann ändert sich die Welt komplett. Dieser tiefe Blick in die Materie, zum Beispiel ein einzelnes Atom sich anzuschauen, völlig isoliert von der restlichen Umgebung, das ist ja nicht mehr die Welt, in der wir leben. Ja? Also wenn ich jetzt, ich stehe hier im Studio, und auf mich prasseln die Photonen runter, ja? Sehen Sie ja hier, das Licht knallt auf meine Oberfläche drauf, meine Hautoberfläche absorbiert das und so weiter. Hier sind ja noch viele andere hinter der Kamera, die diese Sendung überhaupt erst möglich machen. Das heißt, hier gibt es ständig Wechselwirkung, pausenlos. In der Quantenmechanik aber ist es am besten, man hat etwas, was überhaupt keinerlei Wechselwirkung hat. Gar nichts. Je wechselwirkungsfreier die Situation ist, umso quantenmechanischer ist das System. Dann erst zeigt sich der wellenartige Charakter der Materieteilchen. Dann und nur dann. Also, Quantenmechanik ist also nicht die Theorie, die sagt, alles ist völlig unscharf. So ist das nicht. Aber wenn ich ein System habe, wie zum Beispiel ein Atom, dann habe ich etwas, wenn ich es überhaupt schaffe, also in einem Labor, im Experiment mit anderen Worten, wenn ich dieses eine Atom habe, dann habe ich etwas Kleines. Wenn ich das möglichst kühlen kann, habe ich etwas Kaltes. Also alle Störungen rauslassen. Denn Wärme, also die Wechselwirkung eines Teilchens mit Temperatur, also mit Photonen zum Beispiel, mit Strahlung und so weiter, wird ja dazu führen, dass die quantenmechanische Reinheit des Systems vernichtet wird. Und da sind wir nämlich am Punkt angekommen. Bei der Katze, bei Schrödingers Katze, da wird so getan, als ob diese ganze Katze sich so verhält wie ein quantenmechanisches System, nämlich wie ein Atom. Was natürlich blödsinnig ist. In unserer Welt scheinen diese quantenmechanischen Effekte ja gar keine Rolle zu spielen. Es gibt in der Quantenmechanik den Tunneleffekt. Wie Sie alle wissen, ist der Tunneleffekt dafür verantwortlich, dass es überhaupt bei den Atomkernen gelingt, miteinander Verschmelzungsreaktionen zu initiieren in den Sternen. Weil nur weil es da möglich ist, dass diese Wellenfunktion eine gewisse Aufenthaltswahrscheinlichkeit von zwei Teilchen innerhalb eines gewissen Bereiches des Sterns überhaupt wahrnehmen. Nur deshalb ist es möglich, dass Sterne überhaupt Atomkerne miteinander fusionieren, die ja, wie Sie alle wissen, die gleiche Ladung haben. Der Tunneleffekt ist etwas, wenn wir das auf unsere Welt übertragen würden, da kann jemand durch eine Wand durchgehen. Das kann doch nicht wahr sein. Ja? Da gibt es Signalübertragung ohne Verzögerung. Also Lichtgeschwindigkeit spielt in der Quantenmechanik auch keine Rolle. Das stimmt ja alles nicht. In unserer Welt, hier um uns rum, in unserer normalen Erfahrungswelt, spielen die quantenmechanischen Effekte gar keine Rolle. Wieso nicht? Wie kommt man denn aus der Quantenmechanik in unsere normale Welt hinein? Und das ist der Versuch, den Schrödinger ja gemacht hat mit seinem Paradoxon. Er sagt also, die Quantenmechanik scheint zwar richtig zu sein, wenn ich also einzelne winzig kleine Teilchen betrachte, aber in unserer Welt, da hat die überhaupt nichts zu suchen. Wir werden gegen Ende der Sendung noch sehen, wo Quantenmechanik in unserer Welt eine ganz wichtige Rolle spielt. Aber das wollen wir erstmal weglassen. Nun, was passiert? Quantenmechanische Systeme sind also wellenartige Systeme. Die verhalten sich wie Wellen. Wellen können miteinander interferieren, also können Überlagerungszustand einnehmen. Die Katze bei Schrödinger hat sozusagen, solange ich nicht hineingucke in den Kasten, hat sie einen Überlagerungszustand. Sie kann halb tot und kann halb lebendig sein. Das ist klar. Ja? Aber wie ist es jetzt de facto, wenn ich reingucke, was denn dann passiert? Denn dann ist sie ja entweder tot oder lebendig, wo ist der andere Zustand hin? Durch die Wechselwirkung mit mir, nämlich in dem Moment, wo ich das messe, geht diese Interferenz verloren. Ja? Das Ganze wird dekohärent. Auf einmal ist der reine Zustand kaputt, ist vorbei. Das ist nicht einfach, ich weiß. Das ist wirklich nicht einfach. Ja, es gibt diesen wunderbaren Satz von Richard Feynman bei der Quantenmechanik. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie, was ich Ihnen erzähle und fragen Sie bloß nicht nach dem Wieso, denn dann geraten Sie auf eine Straße, von der noch nie ein Mensch gesund zurückgekommen ist. Quantenmechanik ist nicht einfach. Und warum ist es nicht einfach? Weil das, was man da erfährt, durch die Messung, also durch die aktive Teilnahme eines Beobachters, offenbar überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was um uns herum ist. Denn unsere Welt ist eine klassische Welt. Die quantenmechanischen Effekte werden durch die wahnsinnig zahllosen, anders kann ich es nicht formulieren, wahnsinnig zahllos, also über alle Maße zahlreichen Wechselwirkungen, die ständig stattfinden, werden quantenmechanische Effekte praktisch verwischt. Die sind weg. Die sind einfach nicht da. Man hat keine Chance, quantenmechanische Effekte im normalen Leben irgendwo festzustellen. Weil die Welt, in der wir uns befinden, um uns herum, die ist fest. Ja? Natürlich würde ich jetzt, wenn ich an den Rand dieses Stücks Kreide hier ankäme, ja, würde ich an die Atome herankommen, würde vielleicht sogar in einem solchen Atom ein Elektron, eine Elektronenwelle feststellen können. Ja? Denn ein Elektron ist auch nur deswegen nicht in den Atomkern gefallen, das ist noch gar nicht aufgefallen, ne? Elektron ist negativ geladen. Ja. Und der Kern ist positiv geladen. Ja. Wieso fällt denn das Elektron nicht in den Kern hinein? Nun, weil das Elektron in der räumlichen Situation des Atoms gar kein Teilchen ist. Das hat überhaupt keine Teilcheneigenschaften da. Sondern das Elektron ist sozusagen eine elektrische, eine Energieschwingung, stellt einen Energiezustand dar. Und zwar in Form einer Welle. Ja, doch. Elektronen können genauso, wie man mit Licht Wellenphänomene wie Beugung zum Beispiel erzeugen kann, kann man das mit Elektronen auch machen. Das heißt, wir wissen ganz genau, wenn wir sehr genau in die Materie hineinschauen, dann sind diese quantenmechanischen Prozesse tatsächlich de facto da. Wir zerstören Quantenmechanik in dem Moment, wo wir sehr, sehr genau messen. Weil jeder Messprozess die Situation verändert. Denn ein Messprozess ist ja eine Wechselwirkung mit dem quantenmechanischen System. Und durch die Wechselwirkung wird das Ganze nun mal stark gestört. Die quantenmechanischen Effekte verschwinden also. Jetzt könnte man ja sagen, naja gut, also wenn das bei der Katze nicht geklappt hat, die Katze ist ja nun kein quantenmechanischer Messprozess. Ja? Die Katze ist ja also mehr so ein klassischer Messprozess, so wie wir ja auch, so wie die ganze Welt um uns herum. Macht man im Labor einen Messprozess, der selbst quantenmechanisch ist. Und man stellt in der Tat fest, wenn man also sehr, sehr genau misst, das heißt, wenn man mithilfe eines quantenmechanischen Systems quantenmechanische Eigenschaften eines Atoms zum Beispiel messen will, dass diese quantenmechanischen Eigenschaften umso mehr verschwinden, je mehr Teilchen da sind, je wärmer es wird und je weiter weg man von dem System ist, das man messen will. Zum Beispiel in den Sternen, was ich vorhin erzählt habe, dieser Tunneleffekt in den Sternen, ja, das ist eine Geschichte, die funktioniert deshalb, weil dort die Teilchen sehr stark zusammengepresst sind. Das heißt, weil sie sehr hohe Geschwindigkeiten haben, deswegen taucht die Quantenmechanik dort auf, obwohl es da sehr heiß ist. Während wir hier auf der Erde in Experimenten, wo wir ein System sehr stark abkühlen, fast an den absoluten Nullpunkt heranbringen, da zeigt sich dann langsam die Quantenmechanik. Quantenmechanik zeigt sich allerdings auch in der digitalen Elektronik, bei Kernspinnaufnahmen, Kernspinnresonanztomographie zum Beispiel, ein ganz wichtiger Punkt. Also bei Systemen, die so gebaut werden, dass die Reinheit von Atomen oder von Molekülen in einem, zum Beispiel in einem Siliziumchip, in der Produktion bereits gestattet wird, dann ist die Quantenmechanik sozusagen eingefroren. Und solange ich diesen Chip nicht zerstöre, bleibt die Quantenmechanik bzw. die quantenmechanischen Effekte bleiben darin wichtig. Bei all diesen Prozessen, die da im Einzelnen stattfinden, ist die Quantenmechanik im Einzelprozess ständig da. Aber in dem Moment, wo ich hinschaue, durch die Wechselwirkung von uns allen mit der Welt, der kleinsten Dinge, verschwindet die Quantenmechanik sozusagen hinter einem Schleier von Wechselwirkung. Also, da werden wir noch ein paar Sendungen dazu machen zur Quantenmechanik. Nicht zuletzt deswegen, weil ein großer Teil des Weltbruttosozialprodukts zum Beispiel mit digitaler Elektronik und mit Computern verdient wird. Die medizinischen Darstellungsverfahren, alles das ist Quantenmechanik. Und einer der größten Kritiker der Quantenmechanik, Albert Einstein, hat mal gesagt, der gesunde Menschenverstand, das ist eigentlich nichts anderes als die Summe all der Vorurteile, die wir bis zum 18. Lebensjahr erworben haben.